Das Problem mit diesem Satz ist aber, bisher konnte mir noch niemand einen einzigen Auswuchs der Marktwirtschaft zeigen, bei dem es sich um mehr gehandelt hätte als entweder ein eingebildetes Problem der linken Gutmenschen, Umverteiler und Bürokraten oder das Problem einer Interessengruppe, die im fairen Wettbewerb schlicht unterlegen war und jetzt das Ergebnis zulasten der besseren Wettbewerber und mit Hilfe der Politik zu korrigieren suchte. Was es aber stattdessen in Hülle und Fülle gibt, sind Auswüchse der Bürokratie, des Raubstaats, der Verschwendung von Steuergeldern durch die Regierung oder des Missbrauchs der Macht, der unfairen, leistungsfeindlichen und heimlichen Umverteilung von den Leistungsträgern an die Minderleister und die Superreichen im Zuge der Geldpolitik und des fälschlich sogenannten Sozialstaates. Wenn wir uns die tatsächlichen Entgleisungen des sogenannten Casino-Kapitalismus ansehen, so stellen wir bei näherer Betrachtung schnell fest, es liegt hier einiges vor, was sich aus der Verquickung von Konzernen und Staat, auch Faschismus genannt, erklären lässt. Aber Kapitalismus ist das schon lange nicht. Kapitalismus ist nämlich eine Wirtschaftsordnung, bei der freie Individuen auf der Basis guten, nicht manipulierten Geldes und im Rahmen einer Rechtsordnung, bei der vor dem Gesetz alle gleich sind, aus freiem Willen miteinander in Beziehungen treten. Seit Beginn der 70er Jahre konnte und kann man über unsere Ordnung nicht mehr behaupten, dass diese Bedingungen erfüllt werden. Und warum nicht? Erstens, weil unser Geldsystem ein reines Fiat-Geldsystem ist, bei dem die Zentralbank die Geldmenge und den Preis des Geldes, den Zins, beliebig manipulieren kann und das für sachfremde Zwecke auch tut. Zweitens, weil der Staat mittlerweile mehr als die Hälfte unseres Bruttosozialprodukts für seine Zwecke in Anspruch nimmt. Drittens, weil die verbleibende Hälfte totreguliert, in den Eigentumsrechten der Bürger ausgehöhlt und in ihrer rechtsstaatlichen Vertragsfreiheit untergraben wurde. Viertens, weil unser Sozialsystem Vorsorge, Eigenverantwortung und individuelle Planung des eigenen Lebens systematisch entmutigt und stattdessen Verschwendung, Überwälzung der Kosten eigener Fehlentscheidungen auf Dritte und eine Vollkasko-Mentalität auf Kosten der Allgemeinheit begünstigt und Anreize dafür schafft. Fünftens, weil unsere individuellen bürgerlichen Freiheiten Schritt für Schritt eingeschränkt und neuerdings zu Privilegien erklärt worden sind. Privilegien, die die Politik nach Gutsherrenart zuerkennt und wieder wegnimmt. Die Politiker in Deutschland halten unsere Grundrechte für Privilegien und ihre Privilegien für Grundrechte. Diese Grundrechte und Freiheiten sind aber die Grundlage der Marktwirtschaft. Haben wir sie nicht, haben wir auch keine Marktwirtschaft. Dann kann also die Marktwirtschaft auch nicht an unseren Problemen schuld sein. Besonders beliebt beim Thema Auswüchse der Marktwirtschaft ist die Finanzkrise 2007-2008. Das war ein süffiges Narrativ der Freiheitsfeinde. Für dieses Desaster die Marktwirtschaft, die man als Casino-Kapitalismus verunglimpfte, verantwortlich zu machen. Doch wie ich bereits in meinen früheren Publikationen dargelegt habe, hat die Politik durch ihre permanenten Interventionen in der Funktionsweise der Finanzmärkte dafür gesorgt, dass passieren musste, was passiert ist.